Wer so wie Jack am Vormittag im Kreise geht, wartet voll Unruhe wohl auf ein Postpaket. Da klingelt's endlich. Geben Sie nur her und vielen Dank, mein Lieber. Der Bote kriegt statt Trinkgeld einen Nasenstüber. In sein Labor, das wie wir wissen hier im Keller ist, eilt Jack. Die Kakerlaken folgen voller Hinterlist. Die Farbe stimmt genau, würde ich sagen. Hochexplosiv und lila geht's den dreien jetzt an den Kragen. Na, im Moment sieht's danach aber gar nicht aus. Das ist ja toll, denkt sich Joey. Jetzt finde ich erst mal raus, stimmt das auch wirklich mit Haha, Hoho, Hihi? Und muss man durch das Pulver in der Schachtel lachen wie noch nie? Ja, lacht ihr nur. Euch wird das Lachen gleich vergehen. Mein Elixier ist wirksam. Am Teddybären hat man es gesehen. Das ist gewiss nicht lustig, wenn die Angst dich würgt und du musst lachen, weil das Pulver hundertprozentig für die Wirkung wirkt. Es hilft nichts, wenn man sich im Mülleimer verkriecht. Wenn Ruß geschwärzt, man gleich darauf zur Zimmerdecke fliegt. Das Lachpulver als Waffe längst von ihm erkannt, kommt Joey mit der vollen Dose angerannt. Die Wirkung lässt nicht auf sich warten, nein. Und prompt Jack eine wilde Lust zu lachen überkommt. Was hilft es, wenn er es tapfer und mit Mühe sich verkneift, wenn Trick und listenreich der Feind zu anderen Methoden greift? Man lachend, wenn auch geschüttelt von Entsetzen, Gevatter Jack der Leitung folgend die Treppe runterwetzen. Nicht auszudenken wäre es, landete in falschen Händen. Das Zeug gedacht, die Kakerlakenplage zu beenden. Von wegen falsche Hände, Jack. Naja, wer denkt schon dran, dass diese flüssige Bombe auch in einem Magen landen kann? Allmählich wird es unserem Chefchemiker klar, dass das verwünschte lila Zeug eine absolut zeitraubende Erfindung war. Egal, was Oggy tut, wo er auch hingeht, muss er ihn dran hindern, zu explodieren. Das heißt, als erstes Spieltrieb und Bewegungsdrang vermindern. Das ist ja noch mal gut gegangen. Er hat den Kleinen abgefangen und ihn auf seiner Rutsche deponiert, weil er bis jetzt zum Glück nicht explodiert. Doch was, wenn er sich abstößt und kommt auf ihn zugerutscht? Die Dreie haben die Bahn verlängert, damit's auch richtig flutscht. Ja, Himmel, hilf, denkt Jack. Was soll ich machen, dass an der Hauswand wir nicht aufeinander krachen? Ja, ja, Ich denke mal, so war von Jack das nicht gedacht. Wie leicht kann man dabei das Gleichgewicht verlieren? Hallo, das mit der Landung hast du gut gemacht. Mallorca-Überwinterer würden jetzt applaudieren. Was rumort mir da im Bauch? Das kommt wohl von dem Höhenflug. Entschuldige, ich muss nur schnell mal auf die Tö. Ich hätte ihm vielleicht sagen sollen, er darf nicht drücken. Wenn's ihn zerreißt dabei, ich hab den Ärger mit den Stücken. Jetzt weiß man nicht. Ist es das Pulver aus der Dose, dass die sich krumm und bucklig lachen? Der Fluchtversuch des Lumpenpacks ging in die Hose. Das stimmt. Nur, was will Jack denn nun mit ihnen machen? Ganz klar, er wird versuchen, sich mit Hilfe der drei frechen Fratzen als Lachsack ganz geschickt bei Oggi wieder einzukratzen. Oggi ist eingewickelt wie die Mumie von Ramses. So bitteschön, lacht Jack. Hier haben sie's. Ich hab die Nase voll von deinen blöden Scherzen. Jetzt hör doch erst mal hin, es kommt von Herzen. Auch einem Eingewickelten, es ist zum Lachen, kann gut verpacktes Lachen Freude machen. Das ist nun schon die sechste Büchse Limonade. Im Fernsehen läuft die Love-Parade, nur leider stumm. Der Ton ist ausgefallen. Auf der Kommode, Marky liest in einer Schwarte über Hypnose. Und er denkt sich, warte, das wird sofort probiert. Ich werde es schon schnallen. Marky, der Goldfisch Fritz zum Pianisten machte, was er auf Anhieb glänzend fertig brachte, versucht sich nun an Oggi als Hypnotiseur. Wenn es nicht klappt, mein Gott, ist's kein Malheur. Doch siehe da, Markys Befehl kommt bei ihm an, was man am Squash-Spiel mit der Nase sehen kann. Wenn das so weitergeht, spielt er als nächstes Polo. Fritz imponiert mit einem Klarinetten-Solo. Dann kriegt der Kater den Befehl, sich zu rasieren. Er tut's. So kann man auf Hypnose reagieren. Sabine Leuteschreck beweist enormen Mut, wenn sie in den stets mitgeführten Spiegel blicken tut. Hat sie ihr Make-up aufgefrischt, dann wundert sie im Grunde nicht. Auch nicht, dass ihr ein Kater schon Avancen macht. Hypnotischer Befehl hat ihn dazu gebracht. Doch als ein Fingerklatschen Markis diesen annulliert, naja, man kann sich denken, was nun gleich passiert. Ein Kater, der auf Überfall und Räuber macht, wird wohl in jeder Bank der Welt nur ausgelacht. Den Herrschaften vergeht wahrscheinlich gleich das Lachen, denn Oggi kann ja in Hypnose die tollsten Sachen machen. Verstummt mit hocherhobenen Händen steht die Kundenschar. Die Leute schreckt rückt das Geld heraus. Ist das nicht wunderbar? Nur leider mahnt der Heulton der Sirene zur Flucht. Oggi, ach was, Bedenken keine. Doch Marki klatscht ein zweites Mal und weg ist die Hypnose. Und Oggi weiß, mit Katerkraft alleine geht das in die Hose. Das Zwischenspiel im Müllcontainer kaum beendet, erreicht den Kater schon ein weiterer hypnotischer Befehl. Staubsaugend er zur Hauptverkehrsstraße sich wendet. Was folgt, ist äußerst lukrativ für Herrn Versicherungsagenten Kehl. Da suggeriert ihm Marki, du bist jetzt Torero und du wartest hier in der Arena auf den nächsten Stier. Marki ist als Hypnotiseur total begeistert, was man von Udo Schnurz, Truckfahrer, nicht behaupten kann. Mal sehen, wie Oggi jetzt die Lage meistert. Zunächst fängt er mit Zahnpflege bei Udo an. Der will ihm mit dem Wagenheber eins verpassen. Das hätte er lieber bleiben lassen, weil der, was so einem Wagenheber doch gelingt, den Riesentruck von Udo Schnurz ins Rollen bringt. Man kann nur äußerst selten zeigen, wie Wolkenkratzer beim Zusammenfallen voll Anmut sich zur Seite neigen. Wer umgeht mit hypnotischen Gewalten, soll seine Hände hübsch bei sich behalten. Sonst kann's passieren, dass der andere den Spieß rumdreht, weil er, wenn's klatscht, jetzt aufs Hypnotisieren steht. Ach, wie angenehm ist so ein Leben, kann man Kakerlaken hypnotische Befehle geben. Die da an der Türe rütteln, sind Leute, die nicht lange tütteln. Truckfahrer Schnurz, Sabine Leuteschreck und all die vielen, denen Oggi Schaden zugefügt. Der wünschte sich, er wäre jetzt weit, weit weg. Dann fällt ihm ein, Moment mal, es genügt ja, wenn ich sie hypnotisiere. Die Nase krabbelt, das kommt von der offenen Türe. So hat es scheins ein gutes Ende noch genommen, wäre nur die dumme Fliege nicht vorbeigekommen. Alter Park mit Wegen, angelegt zum Promenieren, kann heute leicht den modernen Mann zum Joggen animieren. Der Vetter Jack ist einer von der Sorte und tut's am liebsten mit Musik. Oggi äß sehr viel lieber ein Stück Torte. Ihm fehlt bei dem Gerenne ganz einfach der Kick. Dem Vetter Jack zuliebe läuft er manchmal ein Stück mit, doch spätestens nach einem Kilometer hält er nicht mehr Schritt mit dem Geübten. Und fällt er dann wie heute auch noch hin, sieht er in seinem Tun als Mitläufer noch sehr viel weniger Sinn. Dann sieht er den Cousin ob seines Schmerzes ungerührt entschwinden. Er wird ihn in dem Labyrinth hier hoffentlich doch wiederfinden. Thank you. Auch ohne Kompass. Diese Gegend hier scheint ihm bekannt. Natürlich, denn an dieser Tafel ist er vorhin losgerannt. Ich finde mich einfach nicht zurecht. Ob ich die alte Dame nach dem Wege frage? Die Taubenguste füttert ihre Lieblinge an dieser Bank dreimal am Tage. Im Frühjahr waren die richtig niedlich und so nett. Jetzt rülpsen sie nur noch, sind schlachtreif, dick und fett. Didi rülpst sehr viel besser als der Taubenmann. Wo kommt der plötzlich her und seine Freunde? Ob es sein kann? Waren die vielleicht in Gustes Tasche? Schnell, Oggi, bring sie ihr. Das ist doch sicher wieder eine Masche, aus dir einen bösen Taschendieb zu machen. Zu spät. Schon hört man ihren Regenschirm auf Oggis Birne krachen. Er schnieft und schnauft, na Gott sei Dank, zu seinem Glück steht hier eine Bank. Er weiß ja nicht, dass Krankenwagenfahrer Nolte, der abgemalt wird, sich auf diese setzen wollte. Kunstmaler Pinselichs Leidenschaft ist das Porträt. Na schön, ein Kater, wechselt er halt das Sujet. Wie hast du dir denn das gedacht, mein Schatz? Verlegen lächelnd macht ihm Oggi Platz. Das Bildnis trauter Zweisamkeit will sich der Künstler nicht entgehen lassen. Es macht sich Kaspar Nolte weiter schmerzhaft breit. So rasch kann Pinselich das kaum in Striche fassen. Der Malträtierte rutscht soeben an der Kiefer runter. Der kreuzt den Unfallort, der Jogger, froh und munter. Abscheulich stellt der Nolte seine Kraft zur Schau. Der Kater schleppt sich weiter. Ihm ist mau. Der Kater staunt. Na, das ging schnell. Schwupp, landet er im Kinderkarussell. Bei Wölfchen, der darf fahren, weil er in Mathe, wo er sonst schwach ist, einen Einser hatte. Bei diesem Tempo, alles wird verschwommen, könnte sein, dass Wölfchen seine Matheformeln rasch abhanden kommen. Vom armen Oggi ganz zu schweigen, dem setzen Schwer- und Zentrifugalkräfte schrecklich zu. Verbiestert will der Wolf dem Kater zeigen, dass er auch die Physikgesetze kennt. Nanu, wie kommt denn jetzt der Kater in das bunte UFO rein? Dem armen Oggi wird speiübel, er vergisst sogar zu schreien. Wo gibt's denn sowas? Steht denn die Kleine immer dort und leckt ein Eis? Naja, zumindest leckt sie immer fort. Der Kater schaut bedenklich drein. Er weiß, was Klein Mathildchen noch nicht weiß. Die Kakerlaken schießen zielgenau, oh Schreck, die Eis wie eine Billardkugel in den Dreck. Ja, sag einmal, du süßes Kind, heißt deine Tante etwa Rosalind? Natürlich ist sie's, wohnte ein paar Wochen nebenan und machte alle Welt verrückt mit ihrem. Aus dem Kätzchen mache ich mir ein Hündchenwahn. Umarmungen von Rosalinde taten immer weh. Wehklagend und in hohem Bogen fliegt Oggi in den See. Matrosen, wenn sie untergehen, selten winken. Sie warten so wie die, mit Fassung, dass sie sinken. Der Kapitän vom Flugzeugträger der tasmanischen Marine schämt sich. Ein Kater riss das Loch ins Schiff und nicht Torpedo oder Mine. Der Kapitän Gevatter pfeifend zu dem Popgesang, fliegt mehr als dass er joggt, den Weg entlang. Der Herr Gevatter blickt ihm nach mit leisem Grollen. Da sind die drei Halunken ja, was die wohl jetzt noch wollen. Viel interessanter wäre zu erfahren, was die da wollen. Hier kommen in Scharen, samt Klein Mathilde, Nolte und Rosalind und den tasmanischen Matrosen, die ihren Flugzeugträger losgeworden sind.